Ja. Bitte schön. Ja. Und da Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistentärztin tätig in der Notaufnahme. Ich würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? ja, natürlich, klar. Okay, kurz zum Ablauf. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Danach komme ich sofort zu Ihren aktuellen Beschwerden, okay? Ja, okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Klaus Fischer. Klaus mit K, oder? Genau. Fischer, wie Fischer. Genau. Ja. Frau Fischer, Hey, wie alt sind Herr, ich bin ein Mann. Klaus ist ein Mann. Sie? Okay. Herr Fischer, wie alt sind Sie? Ja, ich bin noch 67. Wann sind Sie genau geboren? Am 8.11.54. 74, okay. Nein, nicht 74, am 8.11.54. Ah, 50, ja, stimmt. Deswegen bin ich jetzt auch 67 Jahre alt. Genau. Wie Okay. schwer sind Sie und wie groß sind Sie? Ja, ich bin so 1,78 Mhm, und ja. wiege 86 Kilo. 86 Kilo. Und was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich habe seit einigen Tagen schon wirklich heftige Schmerzen so im Nacken. Und jetzt ist es so schlimm geworden, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und das strahlt also in die Schultern rein, in den Arm rein. Und ich habe so das Gefühl, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich dachte, das wird von alleine besser. Habe auch mal versucht mit einer Wärmflasche. Aber jetzt ist es so unangenehm, ich kann mich kaum noch also rühren, ne? Okay, seit einigen Tagen, okay? Ja, seit einigen Tagen ist das so schlimm. Ein bisschen Rückenbeschwerden oder so Nackenbeschwerden habe ich schon längere Zeit, aber das ist jetzt immer schlimmer geworden. Okay. Angefangen hat das, da habe ich eine schwere Kommode an die Seite geschoben Ach so. und ja, dann habe ich gedacht, es geht wieder weg. Aber nein, es ist, wie gesagt, immer schlimmer geworden. Ich verstehe. Und rechte Seite, stimmt oder nicht? Ja, genau. Und das strahlt so in den rechten Arm und in die rechte Schulter rein, ja. Okay. Können Sie Ihren Arm und Ihre Finger bewegen? Ja, bewegen kann ich die schon, aber hin und wieder habe ich das so, dass die Finger ein bisschen kribbeln. Ah, okay. Ich verstehe. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei 1 sehr leicht, 10 sehr stark Schmerzen sind? Ach, also das sind schon wirklich, die schränken mich schon richtig ein, dass ich würde sagen, ja, bei 7 sind die bestimmt. Können Sie bis Ende zum Gespräch aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel? Nein, ich halte das ja jetzt schon ein paar Tage aus, dann kann ich jetzt noch ein paar Minuten mit Ihnen sprechen. Okay, ja, ganz gut. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben Warnfläche angewendet und Das hieß. habe ich versucht, ja. Ein klein bisschen besser ist es dann geworden. Aber wissen Sie, ich weiß gar nicht, wie ich mich ins Bett legen soll, ne? Und wenn man dann versucht aufzustehen oder sich umzudrehen, da weiß man gar nicht, wie man es anfangen soll, ja. Am Okay. liebsten hätte ich jemanden, der mich hochhebt oder wo ich mich hochziehen kann. Können Sie etwas mit Hemd greifen und Doch, an? das geht. Das ist nur so, dass die Finger so ein bisschen kribbeln. Okay, nur kribbeln. Und haben Sie Taubheit gefühlt in Armen oder im Finger? Taubheitsgefühl, ja, dieses Kribbeln würde ich vielleicht als Taubheitsgefühl bezeichnen. Ach Also, so. aber sonst im Arm eigentlich nicht, nur in den Fingerspitzen, so in, ja. Okay. Verstehe. Und haben Sie bemerkt, dass Ihr Arm und Ihre Finger kalt sind oder überwärmt sind? Nee, Temperaturunterschied habe ich nicht gemerkt, nein. Okay. Und ist Ihnen Schwellung aufgefallen? Nein, geschwollen ist es nicht. Nein, nein, nein. Okay. Und könnten Sie bitte genau beschreiben die Schmerzen? Eher drückend oder stechend oder Ich würde die als brennend stechend bezeichnen. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Hin und wieder so ein bisschen, weil ich den Kopf irgendwie ja gar nicht bewegen kann, habe ich das Gefühl, das strahlt auch so ein bisschen hier hoch, ja. Okay. Und ist Ihnen Sehstörungen oder Hörminderungen aufgefallen? Nee, gucken und hören kann ich noch. Mhm. Und ist Ihnen schwindelig? Nein, nicht wirklich. Nee, schwindelig ist mir nicht. Okay, Herr Fischer. Und ich habe einige Fragen zu Ihrem Allgemeinzustand. Haben Sie Probleme beim Masalasen und Stuhlgang? Naja, also ich habe ein bisschen eine Prostatavergrößerung. Da muss ich schon mal mit dem Wasser lassen, habe ich manchmal ein bisschen Probleme. Und ich nehme da aber auch einen Tropfen dagegen. Okay. Und beim Stuhlgang haben Sie Probleme? Manchmal habe ich ein bisschen Verstopfung, aber also nicht so, dass ich da Medikamente nehmen muss. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, zurzeit kann ich tatsächlich nicht gut schlafen wegen der Schmerzen. Ich weiß nicht, wie ich mich hinlegen soll. Und Ah, okay, ich verstehe. deswegen schlafe ich wirklich schlecht, ja. Okay. Haben Sie Fieber, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, das zum Glück nicht. Okay, Herr Fischer, Sie haben schon gesagt, Prostatavergrößerung leiden Sie unter. Ich Und leid, ja, genau, das habe ich. haben Sie andere chronische Erkrankungen? Naja, was man so in dem Alter halt hat, was alle haben, ne? Ich habe ein bisschen Bluthochdruck und dann sind die Fettwerte im Blut ein bisschen erhöht. Ne? Und ja, was ich tatsächlich auch habe, und das fällt mir jetzt im Augenblick gerade schwer, ich kann gar nicht gut husten, weil der Nacken so weh tut. Und, ne? Ja, ich Aber ich habe so verstehe. eine chronische Bronchitis und dann nehme ich schon so ein Inhalierspray dagegen. Okay. Und seit wann haben Sie Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte oder chronische Bronchitis? Die chronische Bronchitis, ach, das habe ich schon ewig, das habe ich schon 15 Jahre oder sowas. Und mit dem Hochdruck und mit den Blutfettwerten, das hat man so vor 10 Jahren ungefähr festgestellt. Okay. Was nehmen Sie dagegen ein, gegen Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte? Ich nehme Sortes ein. Wogegen mag das sein? Das weiß ich gar nicht. Sortes 20. Sortis 20. Einmal täglich? Morgens oder abends? Das nehme ich morgens ein. Ansonsten nehmen Sie andere Medikamente ein. Ja, dann nehme ich noch Prostakur-Tropfen. Prostat. Prostakur heißen die. Dann nehme ich morgens 15 Tropfen. Und dann nehme ich noch einmal am Tag eben so ein Spray, Hub Spiriva Spray. Einmal täglich, morgens. Genau. Okay. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Ach, Fischer? ja, was man so hat, ne? Also als Kind hatte ich eine Mandeloperation, da war ich 15 oder so. Und dann ist so mit, ja, da war ich fast 40, also schon ja, ungefähr 30 Jahre her, da ist der Blinddarm entfernt worden. Okay. Ja, sind beide Operationen komplikationslos gelaufen? Ja, da gab es keine Besonderheiten. Okay, sehr gut. Herr Fischer, sind Sie vollständig geimpft? Ja, klar. Ja, vor allem gegen Corona bin ich geimpft. Ja, ich Ja, will ja sehr nicht gut. krank werden. Okay. Haben Sie irgendwelche, haben Sie Allergien gegen etwas? Ah, jetzt der Frühling, der macht mir es zu schaffen. Ja, ich habe so eine Pollenallergie. Man sagt ja auch Heuschnupfen, ja. Und jetzt, wenn alles blüht und die vielen Pollen fliegen, Ja, Nasenlarven. da wird das unangenehm manchmal. Dann läuft die Nase halt und die Augen werden rot. Aber ja, das Okay. geht dann ja auch wieder vorbei. Okay. Ansonsten haben Sie irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeiten? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nö, sonst kann ich wohl Okay. alles vertragen. Ja, sehr gut. Herr Fischer, rauchen Sie? Ja, ich rauche schon seit 30 Jahren, rauche ich schon und ja, fast ein Päckchen am Tag. Ach so, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, eigentlich so gut wie nicht. Okay, gar nicht. Ja, also wenn ich einmal im Jahr irgendwo ein Glas Sekt mittrinke, aber eigentlich trinke ich Ja, keinen Alkohol. sehr gut. Herr Fischer, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Ich mit Drogen? Nein, also Ja, da sehr gut. kenne Das ich mich nicht mit ist aus. nur eine Routinefrage. Okay. Herr Fischer, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, die sind natürlich jetzt schon groß, ne? Die sind ja schon erwachsen. Ja, wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei. Sind Sie gesund? Die sind gesund, ja. Ja, sehr gut. Haben Sie, Entschuldigung, sind Sie im Rentner oder was Ich bin machen in Sie? Rente, ja. Vorher, was haben Sie gemacht vom Ich Beruf? war Versicherungskaufmann. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Nein, gucken Sie mal, wie alt ich bin. Nein, die sind beide verstorben. Woran sind Sie verstorben, wissen Sie? Auch meine Mutter einfach an Altersschwäche, die war dann hochbetagt, die war 86, 87. Ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwie eine schwere Krankheit hatte. Und mein Vater hatte tatsächlich einen Herzinfarkt. Okay. Okay, Herr Fischer, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie etwas hinzuzufügen? Na, Sie haben so viel gefragt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich Ihnen noch erzählen könnte. Ich glaube, ich habe Ihnen alles beschrieben, was ich weiß, ja. Okay, Herr Fischer, erstmal werde ich Sie körperliche Untersuchung. Danach Röntgenaufnahme Was veranlassen. wollen Sie denn röntgen? Röntgen von Schulter und Halsröntgen für Okay. Diagnose zu stellen. Und natürlich werde ich auch Blut abnehmen. Je nach Befund werde ich mit Ihnen wieder gesprochen. Okay? Ja, dann ist gut. Ja, Ja. dann warte ich darauf, dass Sie mich untersuchen. Ja, okay. Ja. Gut. Ja, das ging ja wie geschnitten Brot. Meine Güte, super, ja. Klasse. Hat jemand noch Fragen dazu? Hätten Sie Eine Frage. einen Unfall? Ja, Vielleicht. Hätten bitte. Sie einen Unfall? Ah, das ist auch interessant. Den Unfall hatte der ja nicht. Er hat nur geschildert, er hat was Schweres gehoben, ne? Aber ein Unfall war nicht. Eine Frage habe ich vermisst und von alleine habe ich das einfach nicht gesagt. Sie haben nicht gefragt, ob es irgendwas gibt, was die Schmerzen Ah, verbessert. genau, Ne? stimmt. Nur, Ja? nur. Wobei ein Hinweis habe ich habe gesagt, bei Wärme wurde es ein bisschen besser. Aber Sie haben nicht gefragt, wird es irgendwann schlechter oder besser? Ne? Ja, genau. Ich habe Und da vergessen. hätte er was Komisches gesagt. Er hätte gesagt, dass es atemabhängig ist, ja. Dass es beim Einatmen ihm ihm wehtut. Ne? Ach so. Mhm. Mhm. Sie haben nur bei Husten verschlechterte Schmerzen. Ja, genau. Das, ja, ja, klar. Also wenn man sich das vorstellt, man hat dann diese wahnsinnige Schmerzen, man muss da so mit Druck husten, das tut ja schon beim Drandenken weh, ja? Ja. Ja, Wärme hat geholfen, ja, tatsächlich. Da war die Frage gerade noch, ja. Also ein bisschen, aber hat es nicht endgültig besser gemacht. Okay. Aber Sie haben wirklich sehr, sehr gut gefragt und haben auch sehr schön immer den Namen genannt und sind auch sehr zügig und straight da durchgegangen. Also das ging wirklich sehr, sehr fix ab, ja. Okay, danke. Sind Sie schon soweit, dass wir das nächste Gespräch führen können oder brauchen Sie noch eine Sekunde? Ja, nein, ich kann sofort vorstellen. Dann bin ich mal gespannt, ja. Okay. Hallo, Oberärztin, Frau Oberärztin. Ich bin als Assistentärztin tätig in der Notaufnahme. Ich würde gerne einen neuen Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit hätten. Ja, klar, Frau Dr. Bürbis. Okay, Herr Fischer ist 67 Jahre alt und 1,76 Meter groß und 86 Kilogramm schwer. Herr Fischer stellte sich bei uns wegen seit einigen Tagen bestehender starken Nackenschmerzen vor. Die Schmerzen strahlen in rechten Schulter und rechten Arm und bis in die Finger aus. Nach der Patient eine schwere Komödie geschoben hat, sind die Schmerzen aufgetreten. Und, ah, okay, ja. Und bei Wärme verbessern sich die Schmerzen ein bisschen. Beim Husten verschlimmert sich die Schmerzen. Und der Patient beschrieb die Schmerzen als brennend und stechend. Die Schmerzen liegen bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Und die Außerdarm leidet der Patient unter Parästhesie im Finger. Und beide Seiten oder eine Seite nur? In rechten Finger. In den Fingern der rechten Hand, ja? Okay. Genau. Der Patient hat keine Kraftminderung, Ödeme in rechten Seite und ja, Fragen nach Trauma, Sehstörungen, Vorstörungen und Vertigo wurden verneint. Wegen der Schmerzen leidet er unter Insomnie und wegen Prostata-Hyperplasie klagte er über Miktionsprobleme. Und als Vorerkrankungen nannte der Patient dass er an Prostata-Hyperplasie leidet und er leidet und, an auch arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, an Hyperlipidämie seit 10 Jahren und chronische Bronchitis seit 15 Jahren. Als spezifisch Medikamente nimmt er Prostaquatropin, 15 Tropfen morgens und Zorti 20 Milligramm morgens einmal täglich und Spiriva inhaler Morgen einmal ein. Und einmal ein Buch. Genau. Als Kind wurde er tonsillektomiert und mit 40 Jahren wurde er appendektomiert. Er ist vollständig geimpft. Er hat Allergie gegen, er hat Pollenallergie, die sich Rhinorrhoe und Augenrötung äußert. Er ist seit 30 Jahren, er raucht seit 30 Jahren ein Paket Zigarette, das entspricht 15 Packiers. Und 30 Packiers. 30 Packiers, ja, stimmt. Genau. Er trinkt sehr, sehr selten Alkohol, einmal pro Jahr. Er ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Er ist Rentner und vorher hat er als Versicherungskaufmann gearbeitet. In der Familienanamnese ergab sich die Mutter, der Vater ist an Myokardinfarkt verstorben und die Mutter ist auf natürlichen Gründen verstorben, oder? Ja, ja. Altersschwäche. Genau. Ja, alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten HWS-Syndrom hin. Als Differentialdiagnose kommen Bandscheibenvorfall und noch was Muskelriss vielleicht. Ah ja, nach der Kommode, ja. Genau. Ja, in Betracht. Genau. Ja, um die Diagnose zu stellen, werde ich den Patienten natürlich erstmal körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders bei der körperlichen Untersuchung? Bei Palpation werde ich Nackenbereich und Schulter und Arm abtasten. Und, ja, und worauf achten Sie da? PDMS überprüfe ich. Yani Durchblutung, motorisch und Sensibilität überprüfe ich. Ja, sehr gut. Und Durchschmerz oder Ödeme oder Rötung. Ja, oder auch eben Verhärtung, ne? Verhärtung insbesondere, ne? Genau, Verhärtung also Verspannung. Auch. Ja, und ja, und worauf gucken Sie noch? Neurologische ja. Untersuchungen muss ich unbedingt durchführen. Ja, besonders genau. Gesichtsfeld und andere neurologische Untersuchungen. Neurologische Untersuchungen, ja, genau. Das ist ganz wichtig. Gut. Und was würden Sie sonst noch machen? Röntgenaufnahme der Nackenregion in zwei Ebenen veranlassen. Genau. Und ja. Gegebenenfalls kann man auch MRT veranlassen. Genau. Ja. Ja. Und was würden Sie der guten Ordnung halber labortechnisch untersuchen? Ja, der Patient leidet an arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie und deswegen werde ich diese Werte wieder überprüfen. Ansonsten werde ich Entzündungsparameter beurteilen. Und noch was, ja, Blutbild natürlich. Ja, klar, gut. Okay, ja, jetzt, wenn sich herausstellt, dass der Patient tatsächlich einen zervikalen Bandscheibenvorfall hat. Ach so, ja. Was wäre dann die Therapieoption? Als erste Maßnahme kann man konservative Therapie einleiten. Ja, die sieht wie aus? Bewegung und Kräftung der Muskulatur ist wichtig. Ja, und, also was kriegt er verordnet? Physiotherapie. Ganz genau. Ja. Aber was kriegt er denn als allererstes? Allererstes. Haben Sie ihm schon angeboten? Analgetika. Ja, genau. Da braucht er erstmal was gegen seine Schmerzen. Und Relaxation, ja? Relaxation auch verordnen. Ja, also was würde man, man würde ein Schmerzmittel und würde auch wahrscheinlich ein krampflösendes Mittel so ein bisschen geben, ne? Genau, natürlich krampflösendes. Gegebenenfalls Injektion kann man durchführen. Und was würde man vielleicht noch mechanisch-technisch machen können? Massage, oder? Ja, ich denke noch an was anderes. Physikalische Therapie, oder? Ach so, ja. Giftschiene? Nein. Ja, ja, so eine Halskrawatte, ne? Genau. Halskrawatte, okay. Ja, ne? Um die, den Ruhig Hals zu fixieren. Ja, ah ja, da kommt's. Genau. Und wenn jetzt die ganze konservative Therapie keine Linderung bringt, was haben wir dann für eine... Ja, wir sollten operative Therapie einleiten. Genau. Genau. Ja. Gut. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt. Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja, was aus Ihrem Patienten geworden ist. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass es ihm bald wieder besser geht. Ne? Ja, okay. Danke schön. Okay.